Warum zum Teufel muss denn ein Gott jetzt auch noch Interviews geben? Ich befehle dir, mir keine blöden Fragen zu stellen. Gib dich ja, du sofort geschlagen, du unreine Seele! Weiche! Interview! Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Synchronsprecher-Interviews und ich darf wie immer einen hochkarätigen Gast begrüßen und das ist diesmal Assad Schwarz. Ihr kennt ihn vielleicht als Birthday aus Hamatora, als Yato aus Noragami oder auch als Makoto aus Free und ganz, ganz vielen anderen Rollen, über die er uns sicher jetzt hier in diesem Interview berichten möchte. Hallo Assad. Hi, grüß dich Tom, hi. Vielen Dank, dass du mir zugesagt hast für dieses Interview, freut mich auf jeden Fall. Und ich beginne wie immer mit einer der Fragen, die ich schon einige Male gestellt habe und immer wieder stellen werde, auch in Zukunft. Und zwar, wie bist du denn zum Synchronsprechen überhaupt gekommen, Assad? Das geht wirklich ganz lange zurück. Meine Mutter hat irgendwann in meiner Berliner Zeitung, also im Osten, die fast einzige Zeitung im Osten, irgendeine Anzeige rausgeschnitten und die sagt, da geh doch mal dahin. Und da haben die Sprecherkinder gesucht im DEFA-Studio für Synchronisation. Und da war ich 12, dann bin ich hin und kam auch irgendwie zu spät wegen irgendwas. Und dann war das aber in Ordnung, die haben mich dann doch noch hingelassen und fand das, glaube ich, ganz witzig oder, also zumindest, das merkt man dann doch auch so als Kind, ob man so gut war oder ob die da wieder rauskomplimentieren. Und dann kurz danach habe ich irgendeinen Däumling in so einem, das waren 50 Takes, in so einem russischen, in einer russischen oder bulgarischen Verfilmung bekommen. Das war dann schon mal so was Besonderes und dann ging das halt so weiter. Dann habe ich halt auch dann da so die großen Kollegen kennengelernt, die dann auch, also Schauspieler waren, aber dann eben nebenbei da so ihr Geld verdient haben. Und da habe ich, glaube ich, auch gemerkt, dass ich irgendwann auch Schauspieler werden will. Obwohl ich, das war ja dann nur synchron, aber das war irgendwie dadurch so der erste Kontakt so. Was fällt dir denn persönlich leicht bei deinem Beruf und wo tust du dich schwer, auch vielleicht noch trotz der ganzen Erfahrung? Na, leicht fällt mir inzwischen erstmal, wenn es jetzt auch, also würde ich jetzt auch ein bisschen differenzieren, ob das jetzt auf der Bühne ist, ob das jetzt am Set ist oder ob das in einem dunklen Tonstudio ist. Ich bin gelassener, wenn da jetzt zum Beispiel irgendwelche Fünfzeiler kommen und man denkt irgendwie, du musst jetzt sofort irgendwas abliefern, dass ich vor 10, 20 Jahren immer noch so und durch diesen Druck, den man sich dann selber macht, irgendwie das schnell und cool hinzukriegen, dann genau deshalb eben am längsten brauche oder so. Und dann, jetzt ist es dann doch ein bisschen relaxter, und dann liest man sich das erstmal durch und nochmal, checkt das ab auf Sinn und Möglichkeit. Und dann macht man es und dann geht es auch meistens sehr schnell, ohne halt diese Drucksituation. Und damit umgehen zu können, finde ich für mich jetzt inzwischen einen ziemlich großen Gewinn. Also da habe ich was verstanden. Und schwierig kommt natürlich, sind immer irgendwelche Sachen, wo man dann denkt, oh nee, nicht das schon wieder. Ich hatte schon mal in irgendeiner, ich glaube, das war auch irgendeine Interviewfrage oder so, auch mal so beantwortet, dass ich großen Respekt habe vor Leuten, die so aus dem Ärmel irgendwelche Moderatoren, Entertainer oder so, keine Ahnung, die das dann so aus dem Ärmel schütteln irgendwie. Und das ist für mich nach wie vor eine Herausforderung und das würde ich am liebsten immer umgehen. Also steife Berichterstattung im Prinzip, so Nachrichtensprecher oder wie? Zum Beispiel, ich könnte nicht so eine steife Berichterstattung geben irgendwie. Also ich könnte diesen Slang, den Nachrichtensprecher teilweise drauf haben, die den auch züchten irgendwie, weil ich habe keine Ahnung, ich bin mir sicher, dass es in der Nachrichtensprecherbranche garantiert auch also so eine Base gibt, wozu diese Modulation der Sprache also so ein Mindestgrundsatz ist irgendwie und ich könnte das nicht, das kann ich halt nicht. Ich müsste mir das richtig raufdrücken, so. Also, das würde dann auch gehen, aber das wäre dann, glaube ich, eher harte Arbeit. Also würden wir in Zukunft keinen Wetterbericht von dir hören, moderiert? Nee, ich glaube nicht. Du hast ja angesprochen, du bist von 2000 bis 2009 festes Mitglied vom Hamburger Thalia Theater gewesen. Was fasziniert dich denn so an diesem Schauspiel und der Art der Darstellung im Theater? Für mich ist es also der Ursprung des ganzen Jobs von einem Schauspieler. Also wenn wir ehrlich sind, Film und die ganzen Audiosachen, die sind ja wirklich erst viel später gekommen. Wenn wir ganz zurückgehen, gab es halt Menschen, die das war ja damals auch, glaube ich, weniger so intellektuell oder große psychologische Kunst, sondern das waren im Prinzip naja, diesen großen Schwenk in die letzten Jahrhunderte, den spare ich mir jetzt. Aber es kommt ja im Prinzip wirklich von Leuten, die irgendwo auf der Bühne stehen, anderen Leuten was erzählen aus ihrem eigenen Leben und teilweise eine eigene Interpretation dazugeben. Und Theater ist halt wirklich die ursprünglichste und meines Erachtens immer noch so wie ich es empfunden und kennengelernt habe, intensivste Form der Auseinandersetzung mit Sprache, mit Ideen, mit Revolution. So. Beim Theater muss man ja auch immer groß aufspielen und ganz viel geben sozusagen und die Emotionen wirklich klar darstellen, dass die Leute bis in die hinterste Reihe das hören, oder nicht? Ja, also du musst in jedem Falle vergrößern, also klar, also man kann nicht dichter ans Mikro gehen und dann so irgendwie, oder man muss sich nicht mehr Mühe geben, weil man weiß, man hat eine Naheinstellung oder so. Also am Theater muss man natürlich wissen, wo man kann es nicht verallgemeinern, es gibt so eine Bühne und solche Bühne, es gibt unterschiedlichsten Zuschauerräume und deswegen kommt es immer drauf an, aber natürlich ist es richtig, wenn man sagt, dass man vergrößern muss, und das muss man aber nicht nur irgendwie in der Art der eigenen körperlichen Sachen, also oft vergrößert man ja, weil man nicht den Fokus hat. Aber wenn man einen Fokus hat, dann muss man eben nicht mehr machen oder so. Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Aber ja, klar, also wenn man es jetzt gegenüberstellt, Film und Theater, ist es gut, wenn man zumindest weiß, wie man ein Gefühl, auch wenn man sich dabei unwohl fühlt, glaubhaft verstärken kann und dann noch nicht pathetisch wird oder so. Es sei denn, sie wünscht. Ja. Du hast ja auch schon für den Tatort gespielt. Wie waren denn deine Erfahrungen am Set und was unterscheidet das dann so wirklich vom Theaterschauspiel, vom Drehen am Set so? Ja, was ich jetzt auch gerade gesagt hatte, würde ich jetzt nochmal anders beschreiben oder mit einem anderen Satz aber das gleiche beschreiben. Dass man weiß, dass die Kamera ganz dicht dran ist und selbst wenn sie jetzt totaler ist, muss ich jetzt trotzdem nicht mehr machen, weil die kümmern sich dann sowieso. Wenn die jetzt die Emotionen so zeigen wollen, dann machen sie es sowieso irgendwie. Und ich muss nicht mehr geben, als sowieso nur im realen Leben passieren würde. Und auf der Bühne, wenn man dann über eine Distanz von 10 Metern spielt und da erst der erste Zuschauer dann mich anguckt, kann es sein, dass man da ein bisschen mehr machen muss. Weil da weiß ich nicht genau, da gibt es kein Rezept, wie gesagt. Es ist nur irgendwie das Bewusstsein, dass man nicht über eine größere Distanz machen muss, ja. Und das muss man halt beim Drehen nicht. Was für eine Art von Charakter oder Figur sprichst du denn generell so am liebsten? Wo gehst du richtig drin auf? Ich kann jetzt nicht eine Figur sagen. Rumpelstilzchen käme jetzt so, also da habe ich jetzt schon mal wieder so Bock drauf irgendwie so. Also überhaupt so fantastische oder, also ich habe früher als Kind sehr viel Märchen gelesen und ich glaube, dadurch ist irgendwie immer noch meine Projektion geht dann eigentlich immer in die Zeit irgendwie. Ich weiß nicht, es gibt keinen konkreten Charakter, den ich jetzt sofort sagen kann, das will ich mal machen oder so. Also ich habe jetzt auch keine klassischen Vorbilder, weil wenn ich jetzt eine Rolle, den Namen einer Rolle nennen würde, dann heißt es noch lange nicht, dass man die dann auch so spielen wird, wie sie schon immer gespielt wurde oder wie sie meistens angelegt wird. Also vielleicht sind wir jetzt da beim Thema. Ich würde generell bei einer Figur oder bei einer Rolle immer ausloten, was noch möglich ist, außer dem, wozu diese Rolle überhaupt mal geschrieben wurde oder wofür die erfunden wurde. Und ob es dann noch irgendwelche Räume gibt oder Ebenen innerhalb dieser Figur, die bis jetzt noch nicht so rausgekitzelt wurden oder so. Also auf den Weg würde ich mich dann immer gerne machen. Gibt es denn so typische Rollen, auf die du besetzt wirst von den Studios, wo du sagst, ach ja, war klar, die besetzen mich wieder drauf? Vielleicht hatte ich Glück bis jetzt, weil ich glaube, sehr unterschiedlich besetzt worden zu sein und werd immer noch, also zumindest in den Tonstudios oder Synchronstudios, noch sehr unterschiedlich besetzt werde. Das weiß ich. Ich mache jetzt gleich nochmal den Schwenk ohne direkt auf deine Frage. Komm gleich nochmal drauf zurück. Aber da besteht halt der Unterschied beim Drehen. Also ich bin beim Drehen zumindest, seit es den Westen gibt, auf dieses offensichtlich nicht deutsche Gesicht festgelegt worden. Also die ersten Rollen, die ich im Westen angeboten bekommen habe, war der Albaner, der irgendwelches Plutonium vertickt. Und dann die ganze Riege der der Nahost oder der Fremden, das ging dann der Ausländer vom Dienst, das habe ich dann mal so für mich irgendwie mal erkoren, diesen Begriff irgendwie. Und im Osten war es halt wirklich nicht so. Also ich habe dann Rollen bekommen, die von die Joachim, Sven, Holger und so hießen. Und da war es nicht wichtig. Ich will jetzt nicht, um Gottes Willen jetzt nicht, also ich hoffe, dass da jetzt nichts Falsches entsteht. Es geht nicht um. Ich will dieses politische Ding jetzt auch versuchen auszublenden, aber wichtig ist, dass das bis ich 28 war, habe ich diese Festlegung, diese Rollenfestlegung im Osten und vor allen Dingen am Theater und eben auch beim Drehen nie gehabt oder war sogar gar nicht erkennbar. Und im Westen war eben so, dass ich mich jedes Mal darauf freute, die wollen jetzt nicht den Ausländer. Das ist total, das waren dann immer ganz besondere Momente, dass es eben nicht der typische, keine Ahnung, was. Das gab dann auch immer eine Phase, wo ich dann gesagt habe, ich spiele jetzt keine Ausländer mehr. Bin dann aber auch wieder zurückgerudert, weil ich mitbekommen habe, dass es darum gar nicht geht. Will halt nur Charaktere oder Rollen spielen und nicht Klischee-Auszüge dessen. Oder irgendwie, die brauchen jetzt irgendwie. Weiß ich nicht, wenn der Hauptcast durchs Treppenhaus läuft und dann kommt dann irgendwie laute Musik aus einer Wohnung und das dann irgendwie die Tür aufgemacht hat und dann so ein Typ wie ich dann davor stehe. Weil laute arabische Musik, habe ich vergessen. Und dass es dann im Prinzip nur Klischeeerfüllungen sind. Also wo dann der Nachbar, der dann auch laute arabische Musik hören kann, aber wirklich nur als das Klischeebild von einem Mitbürger ist und nicht, also ich habe mich dann da angefangen gegen zu wehren. Ich glaube, das kann ich jetzt gerade nicht so auf den Punkt bringen. Aber jetzt nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast. In den Tonstudios ist es eben wirklich total unterschiedlich. Und da reicht es von der völlig einfachen, naiven, treu-doofen Seele bis zum völlig runtergeranzten, crazy Typ oder was man sich darunter vorstellen könnte. Also doch eine relativ hohe, große Bandbreite, ja. Du warst ja auch schon öfter die Stimme von Kevin Hart, neben Björn Schaller, Marcel Collet oder Leonard Mallig. Wie kommt das denn? Weiß ich auch nicht. Haben sie irgendwann mal gesagt, das machst du? Und dann, ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich habe die Schwere nicht, die er hat irgendwie. Und manchmal, ich finde diese so, ich hoffe, ich sage jetzt nicht falsch, aber diese auf Teufel komm raus Gags, die ja so, also er ist eine Witzkanone, er ist eine totale und so. Und viele Sachen kommen auch bei der Übersetzung, beziehungsweise in der Synchro kannst du so halt, egal wer das macht, nicht so reinprügeln irgendwie. Und da merke ich immer, dass ich da nicht rankomme. Und dann habe ich auch bei solchen Rollen dann auch oft nicht das Zutrauen. Also ich habe gedacht, meint ihr wirklich? Aber das hat dann zwei drei, oder drei Filme waren das irgendwie. Vier Filme laut Synchronpartei. Hat das ja dann irgendwie geklappt irgendwie. Also jetzt ist es ein Teufel, du meine eigene Arbeit in den Dreck zu ziehen, aber wie gesagt, bei Kevin Hart ist es irgendwie na, der ist halt irgendwie so die Witzfigur, der Witzknubbel vom Dienst irgendwie und das, ja, das. Ist vielleicht auch nicht ganz leicht zu besetzen, deswegen konnten sich die Studios ja auch noch nicht so richtig festlegen, wer es denn jetzt machen soll und probieren da vielleicht immer noch. Ich meine, selbst Naja. jetzt hat er noch keine richtige Feststimme. Ich glaube, das kommt auch Was? drauf an. Also bei all den Witzereien oder Witzeleien, die ja dann, die immer mit drinne sind, egal was er spielt, ist es, glaube ich, trotzdem immer noch unterschiedlich. Also, und ich glaube, dass es sich dann danach richtet. Also wie schwer, wie einfach, wie naiv der in irgendeiner Rolle ist. Also ich glaube auch nicht, dass er immer sich selber spielt. Natürlich hat jeder Schauspieler irgendwie so seine Sachen und wenn es dann um Entertainment geht, oder die werden ja auch immer alle besetzt, weil sie in einem bestimmten Kontext gesehen werden und beim Synchron wird es dann im Prinzip nur nochmal bedient irgendwie. Im Film 22 Jump Street hast du gleich zwei Rollen gesprochen, wenn du dich dran erinnerst. Das waren nämlich die Young-Zwillinge. Wie war es denn da, sich selbst zu sprechen? Oder mit sich selbst? Naja, das hast du ja auch sehr oft auch in anderen Sachen. Bei Misfits zum Beispiel, da gibt es diesen Rudy, der ist erst zweimal, also und dann ist er sogar noch dreimal. Also der existiert dann so dreimal nebeneinander. Und Ja. da ist es dann so ähnlich. Es macht Spaß, aber ich bin auch immer froh, wenn es dann einigermaßen hinhaut. Denn obwohl die Stimmfrequenz die gleiche sein mag oder die gleiche eben ist. Dass dann trotzdem jeder weiß, dass es jetzt der andere ist. zum Beispiel. Versuchst du denn da auch mit der Stimme so ein bisschen zu spielen dann, dass du sagst, nee, ich probiere da jetzt doch den etwas anders zu machen, dass es doch rüberkommt? So? Naja, ich weiß ich nicht. Ich würde mich wirklich immer zwangsläufig immer am Originalton festhalten oder so. Und wenn das im Original nicht benutzt wird, sondern dass es da irgendwie mehr über die Äußerlichkeiten geht oder über die Augen oder so, bei der Unterscheidung der zwei Figuren in dem Falle, dann würde ich es stimmlich auch nicht machen wollen. Aber oft ist es dann so, ich rede jetzt nicht über 21 ja. Jump Street, sondern allgemein. Auch bei Misfits nicht unbedingt. Aber so generell, dann wollen viele Dialogregisseure dann doch sicher gehen, dass es in der deutschen Übersetzung dann irgendwie nochmal genauer ist, was ich manchmal als nicht nötig empfinde. Aber wenn es mich nicht wenn ich mich dabei nicht vergewaltigen lassen muss, dann gehe ich da irgendwie drauf ein, sobald es ein nachvollziehbares Argument dafür gibt. Aber ansonsten würde ich es immer so lassen, wie es im Original ist. Du sprichst neuerdings auch in einigen Anime mit. Welches von diesen Projekten blieb dir denn am meisten in Erinnerung? Das Ding ist, ich weiß, und nicht nur wegen den Anime-Sachen, sondern generell, bei vielen Sachen weiß ich gar nicht irgendwie. Ich wusste jetzt zum Beispiel die Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast, schon im Vorfeld, dass da irgendwie, da wusste ich, worum es geht. Und ich will auch irgendwie vermeiden, dass ich jetzt so tue, als würde ich wissen, worum es geht, wenn du mir bestimmte Fragen stellst. Da poppen halt immer Sachen auf irgendwie. Ich war jetzt in Hamburg bei DMT, die haben jetzt irgendwie, da bin ich irgendwie auch mit reingerutscht. Gintama, genau. Das war jetzt, ist auch nochmal so ein Ding, was jetzt eine sehr lange Serie wird, ja. Ja, keine Ahnung. Also die ist noch nicht so neu oder was. Also zumindest. Also in Japan gibt's da irgendwie schon 300 Folgen und die kommt jetzt nach Deutschland. Also. Ach guck. Gibt wohl einige Arbeit jetzt für dich. Ich meine, da bin ich bin da rein. Der hat am Anfang ganz wenig, der kommt jetzt irgendwie immer nochmal mit dazu irgendwie. Da muss ich gleich mal sagen, ich glaube zu vermuten, dass es bei der Serie echt eine Herausforderung ist, weil ich glaube, da sind so viele Insider-Jokes drin. Ja, oder da hast du recht. Ich habe mich ja, machen wir uns nicht vor, also viele Animes, die werden so durchgewunken, die werden gemacht irgendwie und zum Glück findet man meistens immer noch ein paar Dialogregisseure, die Ahnung haben, so einigermaßen Ahnung haben von der Materie und dann kommt es halt irgendwie auf die Redakteure an die dann da gute Arbeit machen und die das dann irgendwie noch zusammenhalten irgendwie. Aber da werden ganz viele Sachen unter den Tisch fallen, beziehungsweise irgendwie jetzt, okay. So, und das ist, glaube ich, bei der Serie sehr, sehr augenscheinlich. Unglaublich schwerer Fall. Da hast du auf jeden Fall recht, denn es gibt so viele auch kulturelle Referenzen und, wie du sagst, Zitate und so. Also es ist eigentlich fast kaum möglich, das auf Deutsch alles so zu übersetzen. Ja, oder man muss sich eben was komplett anderes einfallen lassen. Und da ist ja auch immer die Frage, hat da jemand Bock drauf, sich damit auseinanderzusetzen? Hat da jemand die Zeit für? Absolut. Hat jemand das Geld für? Absolut. Also da bin ich auch zwiegespalten. Ich meine, man konnte jetzt bisher noch nichts hören, also außer den ersten Film. Aber ja, wird sehr schwierig, da gebe ich dir recht. Sehr herausforderndes Projekt. Ja, also und dann ansonsten ich weiß es nicht, Birthday zum Beispiel, weiß ich jetzt zum Beispiel auch nicht, wie das hieß, das Ganze. Amatora, okay. Genau, stimmt. Ach, vergebt's mir. Das vergeben die Fans dir, keine Sorge. Kein Sprecher muss alle seine Serien und Rollen kennen. Es war halt so irgendwie, der durchgeknallte, kann ich machen, ist in Ordnung irgendwie. Dieser gerade liebe Typ, der so seine Jungs da, beim Schwimmen zusammenhält irgendwie, das ist auch in Ordnung. Ich glaube, das hatte ich irgendwie auch schon mal in einem Interview irgendwie erzählt. Ganz am Anfang gab es mal so eine Serie, die hieß, glaube ich, auch Däumelinchen oder so. Ich war da der Frosch, keine Ahnung, wie das da war irgendwie. Aber es war auch Manga und ich konnte mich da so ein bisschen verstellen und das mochte ich irgendwie. Da geht's wieder zurück so in meine Märchen, Fantasien und so. Ja. Aber der hat so ein, ich glaube, so ein so sehr naiv, aber ein Frosch so ein bisschen so. Und sowas mache ich halt sehr gerne. Wird so ein bisschen so. Was so ein bisschen witzig, bisschen rührend und so. Darauf hätte ich jetzt so Bock so gerade. Der Hamatora zum Beispiel, Ach, Noragami, Yato? Genau, den meinte ich. Die Fans müssen mir vergeben. Tun sie. Der hatte so ein bisschen was. Also der war sehr flexibel, glaube ich. Also der kam mir so von dem, wie ich es mir vorstelle, von den Ausrastern und von der Leichtigkeit und von der Leisigkeit, die er manchmal hat, Und den Zwischentönen da oder dem Feld, was dazwischen liegt, da kam mir da sehr, sehr entgegen. Ist ja auch cool, weil die Rolle hat ja auch so eine zweite Ebene, weil er ist ja einerseits dieser Gott, andererseits dieser naive Liefergott, der da seine kleinen Aufträge für eine Yen-Münze da macht, aber gleichzeitig auch dieser Krieger ist, der schon durch blutige Schlachten gegangen ist und sowas. Und da kommt immer so eine Differenz zwischen seinem inneren Monologen teilweise da und eben dieser Äußerlichkeit, die er nach draußen trägt, diese Leichtigkeit, wie du schon sagst. Ja, ja. Also ist auf jeden Fall eine ziemlich abwechslungsreiche Rolle und wie gesagt, gefielst du mir sehr, sehr gut drauf. Danke. Du warst ja auch, wenn wir jetzt mal bei dem Thema bleiben, du warst auf der Animagic 2016 als Stargast dabei. Wie hast du denn so die Messe erlebt? Ja, du rollst schon mit den Augen. Nein, ich mag so diese oder wenn sich das so gefühlt, so gehypt anfühlt oder anhört, so ich will mich da irgendwie gar nicht so. Okay, formulieren wir das um. Du warst als auf der Animagic als Gast da. Dankeschön! Ich habe das echt genossen. Ich habe, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war mit meiner Tochter dann jetzt vor kurzem, war nur ein Zufall am 11.11. In Köln. Wir sind gelandet und dann mit der S-Bahn reingefahren. Und ich habe dann natürlich gedacht, oh Gott und ja und so. Und zu vergleichen, die Narren und Narren in Köln, vergleichen mit den Leuten, die sich in Bonn dann jedes Jahr treffen. Ich muss sagen, das war ein großer Unterschied für mich. Also wenn ich das dann im Nachhinein nochmal vergleiche. Also ich habe es als unheimlich friedlich, schillernd empfunden und das war das erste Mal für mich. Das war ein guter Eindruck, war echt ein schöner Eindruck, den ich hatte. Ja, du wurdest ja auch sozusagen von Panel zu Panel getragen und hast dann Livestreams teilgenommen und sowas. Ja. Da hast du wahrscheinlich auch ein recht strammes Programm gehabt. Eigentlich nicht. Ich hatte irgendwie nicht? Gesagt, nein, das ist so. Ich habe es nicht so empfunden. Also ich meine, ich war offiziell eingeladen und die haben mir das Hotel bezahlt, die haben mir die Fahrkosten bezahlt und die haben es mich gut gehen lassen. Und das war ein selbstverständliches Ding, dass ich hätte noch mehr machen wollen und so. Ich fand es doch teilweise schade, dass die Zeit eigentlich nicht da war, weil man sonst irgendwelche Rahmen gesprengt hätte oder so, weil noch irgendwelche Leute was vergessen hatten, irgendwie noch zu signieren und so. Das hätte ich alles gerne noch gemacht irgendwie. Und ich habe manchmal so auch bei den Nachrichtsprechern dann so das Gefühl gehabt, das sind so die paar Sekunden, die man noch so zusätzlich geben kann, glaube ich. Und dann ein paar Leuten dann irgendwie, ich habe keine Ahnung, das klingt jetzt auch super herablassend irgendwie so, als wäre ich so ein Prinz, der sagt, ja, lasst ihn noch kommen und ja, nein, aber ich merke manchmal, wie dann sagt, zack, zack, zack, die Zeit ist vorbei, jetzt müssen raus und dann haben noch irgendwie 5 Leute kein Autogramm oder die dürfen dann nur ein Autogramm pro Person oder wo ich dann denke, aber wenn jetzt die Mutter für ihre 3 Kinder noch und so, die sind irgendwie, wisst ihr, das kann man mal machen irgendwie und da muss man nicht, so habe ich das empfunden und ich hätte das gerne noch gemacht irgendwie. Ich weiß nicht, worauf ich mich dann einlassen würde, wenn dann noch der und wenn dann noch der und ich habe keine Ahnung, ich hatte da noch keine Erfahrung im Umgang, aber ich muss sagen, dass ich mein erstes Mal da ziemlich erstaunt war, wie schön das ist und wie dankbar die Leute sind, wie dankbar sie vor allen Dingen so sind. Ja. Ja, das war ja auch so ein bisschen so Fankontakt. Hast du denn überhaupt generell öfter Kontakt mit Fans? Bekommst du Fanpost oder sowas? Ich glaube, es kommt immer drauf an, was man macht und wofür und so. Es ist immer noch so, dass die Agentur dann irgendwelche Briefe dann an mich weiterleitet irgendwie. Also klar, man kriegt Autogramme und man, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das auch sehr gerne irgendwie, weil ich, jetzt vor kurzem habe ich ein Autogramm bekommen, so eine Briefe, die hebe ich auf, die sind toll. Also die sind, wenn mir ein 8-jähriger Junge so selber so einen Brief schreibt, finde ich das toll. Aber ich glaube, das kommt daher, weil man nicht jeden Tag 50 so eine Dinger aufmachen muss. So, klar. Ich glaube, dass man dann abstumpft. Ich glaube, das hat damit zu tun. Sowohl bei Free als auch bei The Perfect Insider bist du die deutsche Stimme von Tatsuhisa Suzuki. Kamen dir die Arbeiten denn dann vertrauter vor? Generell würde ich sagen, ja, aber ich glaube, dass ich mich dann trotzdem nochmal neu drauf einlasse und dass ich immer nochmal höre, was da passiert in dem Moment. Also, dass man jetzt sagt, ah, den Charakter, den kenne ich schon so oder so, dann ist es, glaube ich, eher weniger. Ähnlich wie er bist du auch sehr wandelbar und hast eine sehr markante Stimme. Daher wirst du auch öfter für wesentlich jüngere Figuren besetzt. Findest du das denn gut oder wären dir manchmal so reifere Rollen lieber? Nee, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit 53 finde ich es immer noch schön, dass ich dann noch mal ein bisschen nach unten rutschen kann. Und also ich bin sehr, sehr, sehr glücklich gerade, dass es irgendwie noch geht, irgendwie. Also dass ich jetzt nicht aufgrund des Alters jetzt nur noch bestimmte Rollen irgendwie oder ab dem Alter jetzt noch nur noch sprechen kann. Sondern es sind dann immer noch Ausflüge beziehungsweise das ist halt ein Bereich, da wo ich sehr, sehr froh bin, weil es eben das ausmacht, was ich so sehr mag an dem Beruf, dass man sich verändert, dass man sich irgendwie ständig irgendwie verändern kann. So. Ja, in Free bist du ja der Schüler, der da irgendwie seine Freunde zusammenhalten möchte und der sozusagen sich immer um alle kümmert und ja, so ein bisschen auch der. Jetzt verhaspel ich mich, jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, was ich sagen soll. Tada! Aber das bleibt drinne, oder? Tom, das lässt du Ja, drinne. klar. Das macht dich sehr, sehr charmant. Ja, ich muss erstmal klarkommen auf den Charakter, weil ich den eigentlich ganz witzig finde. Den Makoto. Aha. Aber die sind doch alle ganz witzig irgendwie. Ja, eigentlich schon, ja. Ist eine Also das ganz war coole jedes Truppe Mal. so. Ich kann mich erinnern, dass es, als es darum ging, wer wie und so und wen man wirklich eher, und dann waren ja auch alle, es gab Rin, es gab Makoto und dann Haruka. Haruka. Ich glaube, und Rin, glaube ich, war rein in meiner Wahrnehmung, war er ziemlich oft irgendwie. Also gibt ganz viele Fans von Rin. Und Ja. ich finde, dass jeder von denen so weit hat und so. Also ja. Hast du die Serie denn selber so mal geschaut, so reingeschaut? Nee, noch nicht. Ich habe also, aber ich habe ja die Edition bekommen. Beziehungsweise doch einmal. Das war kurz nachdem die. Doch, doch, doch, doch. Ich habe mir die ersten Folgen, also die erste DVD, habe ich mir mal reingelegt irgendwie. Ja. Und doch, also ich meine, ich bin zu alt, um das zu gucken, glaube ich, so rein und so, so und so. Aber ich finde Die die. Hauptzielgruppe sind ja auch junge Mädchen, Ich finde, also. ich finde, ich finde, die haben das echt schön gemacht, so. Also dann hast du dir ja schon einen Eindruck von der deutschen Synchronisation machen können. Du hast ja gesagt, so viele Animes werden so ein bisschen so durchgewunken, gebe ich dir auch recht. Wie sieht's hier aus? Ich glaube, dass die, also haben wir die Oxygen Studios gemacht und die generell alle be beteiligt waren, Regie, Dialogbuch und Aufnahmeleitung und das Studio an sich selber, die haben dem ganzen Werk einen großen Raum gegeben. Und wir hatten da auch keinen Zeitstress oder so. Wir brauchten ja auch nicht irgendwie jetzt noch mehr Zeit oder so, aber wir haben uns die Zeit genommen, damit es gut wird. Das ist dann auch jedes Mal ein Zeichen, dass, also ich arbeite gerne so. Also Ja. egal wofür, wenn man sich eine Synchronisation rausnimmt, also vorknöpft oder wenn das gemacht werden soll, dann soll man es gut machen, wenn man die Möglichkeiten dazu hat. Und die hat man ja immer, haben das gut gemacht. Die hatten, glaube ich, alle Spaß daran. Sehr cool. Die meisten Fans auf jeden Fall auch. Die Synchro kam ja auch sehr, sehr gut an bei den Fans. Ja, das ist cool. Wie gefällt dir deine Rolle als Cleveland Brown Jr.? Fand einer richtig gut die Frage. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, da war ich echt überrascht und stimmt, da musste ich auch selbst irgendwie nicht mein Weltbild korrigieren, aber ich bin da zum Casting eingeladen worden und habe gedacht, wie bitte? Was? Also manchmal wird man ja besetzt und dann ist es manchmal nicht so wichtig und dann sagen die, ja, macht es jetzt irgendwie, obwohl man weiß, das geht gar nicht eigentlich. Als ich dann zum Casting da habe ich gedacht, oh, das wäre ja super, das sieht sehr witzig aus, aber das können wir vergessen. Diese Atemlosigkeit, dieses knuddelige, ich habe keine Ahnung, aber ich weiß auch nicht mehr genau, was ich da gemacht habe. Jedenfalls war klar, das Casting kann gar nicht klappen. Und dann war auch eine ganze Weile überhaupt nicht. Und dann plötzlich, ich war in Tansania. Und dann war ja klar, hast du das gewonnen. Hast du das noch nicht gewusst und so und so. Also ich hab eine Weile gebraucht, um das zu verstehen. Und als dann die ersten, also als dann der erste Aufnahmetag war, da habe ich dann echt gemerkt, das ist nicht so einfach. Aber ich habe diesen Junior, ich liebe den inzwischen. Und ich muss ehrlich, und das meine ich mit Weltbildkorrektur, ich mache mir aus den amerikanischen Serien nicht viel. ich habe Simpsons gemocht, aber ich habe die nie geguckt irgendwie, sondern irgendwie so irgendwie, wenn die lief, dann habe ich hingeguckt und ich gucke selber auch nicht so viel Fernsehen und ich mache den Fernsehen nicht an und oh, heute kommt das und das und die Folge sowieso und so. Das ist bei mir nicht. Bist eher der Netflix-Abonnent? Nee, überhaupt nicht. Ich gucke eigentlich gar nicht so viel. Das ist mein Problem. Das muss ich jetzt so zugeben irgendwie. Ich bin irgendwie, wenn ich gucke, dann nur, weil der Fernseher läuft. Und wenn der Fernseher läuft, dann muss ich da mal hingucken. Egal, was da läuft. Also hängt es mehr damit, weniger damit ab, bei welchen Leuten ich verkehre oder so. Oder da bist du beim Synchron ja ganz gut aufgehoben, ne? Ja. Das Ding ist irgendwie, als ich dann mitbekommen habe, dass die Cleveland Show so ein Ableger jetzt von Family Guy ist, was ich überhaupt nicht kannte, wo ich da mal in ein oder zwei Takes irgendwie mit dabei war irgendwie, weil die auch so mit diesem Doppel oder mit dieser Falte im Kinn irgendwie so gezeichnet wurden und so. Und also es war so für mich ein Begriff, aber ich habe mir da überhaupt nichts draus gemacht irgendwie. So jetzt, wo ich jetzt diese Cleveland Show, also wo ich die Themen und die Art so jetzt so durch die Arbeit so mitbekomme, muss ich sagen, ich bin auch Fan. Also ich mag die sehr. Ich glaube zwar auch, dass das zwangsläufig auch in der deutschen Synchronisation viele Sachen weggeschliffen werden, die manchmal noch so da sind. Das ist im Prinzip, es geht glaube ich auch nicht anders. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, dass man das akzeptieren muss. Es ist einfach zu selten, dass das Original durch eine deutsche Übersetzung das Gleiche bleibt einfach. Ich muss da schließe ich mich mit ein, weil wie der Sprecher von dem Junior im Original, wie er den macht und wie toll der singen kann, was ich nämlich auch nicht kann, und die wollen jetzt auch die Songs, oder die meisten haben sie jetzt zumindest auch übersetzt. Da bin ich also ohne. Aber das machst du dann nicht, oder wie? Oder doch, auch? Aber das kann ich halt überhaupt nicht so machen. Also da können wir alle gespannt sein. Also da brauche ich, und das ist zum Beispiel für mich auch, weil ich weiß, ich kann zwar singen, ich habe ich habe ein Gehör und so weiter und so, aber ich bin kein Sänger, wisst ihr? Also ich bin kein Sänger und das ist so, das weiß ich. Und deswegen, wenn ich dann so dann Kollegen, die dann singen können und die dann so ein Vibrato, so ein völlig unkompliziertes und nicht manieriertes Vibrato dann da einfach erzeugen und die einfach wirklich unter die Haut gehende Töne erzeugen können. Und ich weiß, dass ich es nicht kann, habe ich natürlich, wenn dann, und da gehen wir jetzt mal zurück zu der ersten Frage oder einer der ersten Fragen, was ich irgendwie, wo ich noch nicht mit fertig bin oder wo ich immer noch so, was mich so aus der Bahn werfen könnte, da gehört das mit dazu. Und wenn ich dann halt die Rolle dann spreche und der dann auch singen muss, und ich weiß, das kann ich halt nicht so toll machen, da ärgere ich mich sehr über mich. Das ist dann eine Sache, die mich wirklich richtig anpisst, so. Ja. Da könnte ich richtig sauer sein auf mich selber. Und da bin ich auch sauer, weil ich merke, dass ich, dass man es besser machen könnte irgendwie. Und ja, das ist jetzt. Das finde ich auch gut. Da merkt man ja auch, dass du deine Rollen wirklich sehr ernst nimmst und versuchst auch das Beste sozusagen aus dir rauszuholen für die Rolle. Ja. Es gibt ja auch, ich meine, ich finde es cool, dass es hier so gelöst wird, scheinbar, dass du auch singst, weil es gibt ja tatsächlich auch die Fälle, wo du dann eine Sprecherin hast, die dann bei den Gesangspassagen ersetzt wird und dann macht es eine Sängerin. Ich glaube, so. Das ist ganz oft bei den großen Disney-Filmen. Ja, zum Beispiel. Also ja. Ich bin mir nicht sicher, bei wie vielen Leuten oder Characters, die dann auch selber gesungen haben. Aber ich glaube, in fast 80% der Fälle ist es ein Sprecher und ein Sänger, beziehungsweise eine Sprecherin und eine Sängerin. Und da ist aber dann auch Hut ab, oft nicht zu merken oder nie zu merken. Das kriegen sie ja dann auch immer ganz gut hin. Du hast jetzt auch beim Tatort mitgespielt. Schaust du denn dann auch mal bewusst hin oder schaust du dir das dann überhaupt an, wenn es denn dann im Fernsehen läuft? Ich konnte nicht an dem, also direkt bei der Erstausstrahlung sozusagen, Sonntag 2015, aber ich habe es mir dann später in der Mediathek angeguckt und habe auch mitbekommen, dass irgendwo auch in der Frankfurter Online irgendwie ein Bericht war und so. Ich habe es mir angeguckt und ich habe da natürlich hier und da in jedem Fall erstmal bei mir und auch so generell was auszusetzen gehabt, aber als ich dann den Film, mit der unser Tatort jetzt in Zusammenhang gebracht wurde, als ich mir den angeguckt habe, war ich super froh, dass ich bei dem Tatort, es war ein Kölner, ein Frankfurter Tatort, und wir waren ja, oder ich war bei dem Kölner Tatort mit dabei. Also ungefähr die gleiche Story, es ging um die Fremdheit im eigenen Land und so bestimmte Sachen, also Das gegenseitige Abwägen wollte ich auch nicht sagen, aber trifft das jetzt eher. Von Recht und Unrecht, Einheimischer und Fremder und so. Ich finde den Frankfurter, ich fand, dass die einfach zu viele Witzeleien, also was man eigentlich auch, was ich zumindest aus deutschen Filmen und Fernsehproduktionen kenne, dass es da auch so drin gelassen hat, obwohl das Thema eigentlich, also das Thema an sich ist natürlich ernst, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, bei dem Thema mit Absicht die Komödie zu wählen als Genre und um damit mindestens genauso viel zu erreichen, dass Leute drüber nachdenken, dass Leute lachen, sich unterhalten und mitbekommen, dass das Thema aber super ernst genommen wird. Davon gibt es auch ein paar Beispiele, wo mir der Name jetzt gerade nicht einfällt. Aber ich fand, dass unser Tatort die Figuren einfach ernster genommen hat, als ich in meiner subjektiven Wahrnehmung das vom Frankfurter Tatort sagen konnte. Da wurde mir zu viel, waren einfach wirklich die absoluten Klischees, die auch bestätigt wurden dann und oder wo man sich Mühe gegeben hat, die zu bestätigen und zwischendurch zu viel gelacht wurde, wo ich das nur als unterhaltsam nehme, dann frage ich mich, warum sie das Thema dann so nehmen. Also keine Ahnung, so das ist mein Eindruck, der letzte Eindruck, den ich davon hatte. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich bei dem dabei war. Und auf die Frage nochmal zurückzukommen, wenn ich die Möglichkeit habe, ich bin super selbstkritisch und neugierig. Wenn ich das irgendwie mir angucken kann, dann würde ich das auch gerne sehen. Also zumindest bei den Sachen, wo ich gespielt habe. Bei Synchronsachen ist es mir oft nicht so wichtig, aber kommt auch drauf an. Also da gibt es ja dann eben auch die Produktionen, die man durchwinkt und wo man wirklich nur Geld verdient. Und dann Produktionen, wo man ein bisschen mehr als Zeit hinterlässt. Nämlich Energie, Ideen, Lust und bla bla bla. Du bist neuerdings auch im Star-Wars-Universum beziehungsweise im neuesten Star-Wars-Film Rogue One. Dort sprichst du Donnie Yen. Wie waren denn deine Erfahrungen? Du bist jetzt Teil des großen Star-Wars-Universums. Auf die Gefallen, dass ich vielen Leuten, für die das ganz, ganz was wichtig ist oder so, damit irgendwie die profane Tätigkeit meines Berufes irgendwie wieder vor Augen führe. Ich habe mich gewundert, oder ich hab schon sofort mein Herz, mein Brustkorb hat sich schon so nach innen gewölbt, als Björn mich zum Casting geholt hat und und mir erstmal erklären musste, worum es geht. Er hat mich auch ganz brav gefragt, ob mir Star Wars ein Begriff ist und so. Und da war auch der Titel noch nicht, da hieß es, der Arbeitstitel war irgendwann mit A, irgendwie, klang sehr spanisch irgendwie, und dann war das später Rogue One. Auf jeden Fall habe ich immer so genickt, ja, ein paar Sachen, natürlich wusste ich die. Und ganz oft ist man ja dann irgendwie, wird man konfrontiert mit den Sachen, die man einfach wissen muss. Bestimmte Namen und so. Aber von der Handlung und so weiter hat er mir da echt viel helfen müssen. Und ich fand es auch toll, ja, Kinofilm und auch beim Star Wars oder so. Aber für mich hat es jetzt nicht so eine Bedeutung, weil bei mir nicht so, es ist halt nicht so, damit habe ich mich nicht so beschäftigt und das bedeutet mir nicht so viel wie für ganz viele andere, ohne dass ich das jetzt irgendwie blöd machen will, sondern ich muss mich dann als absoluter Blöd dann einfach jetzt nur outen und dadurch kann ich da nicht so in die Tiefe jetzt gehen oder so. Und ich muss auch sagen, ich habe auch bei den Aufnahmen, die waren schön, die waren ein bisschen anders, wenn man noch unabhängig von dem normalen Mikro dann noch so ein Ansteckmikro bekommen hat und das auch synchronisieren musste, obwohl man eigentlich überhaupt nichts gesehen hat. Man hat dann wirklich nur Ton nicht abgenommen und in manchen Szenen hat man dann wenigstens, das ist so ein bisschen gewesen, wie wenn du im Dunkeln einen Verfolger dann irgendwie anmachst und dann bestimmte Köpfe suchst in dem Dunkeln. Oder bestimmte Körper. Und so waren dann zumindest die Szenen, die ich dann synchronisiert habe. Da wurde an Material so gar nichts freigegeben. Sogar die Aufnahmeleiter haben sich darüber beschwert, dass das wieder so eine Produktion ist, dass sie so aufs Schwarze hin Leute und Sprecher suchen müssen, um dem einigermaßen gerecht zu werden. Weil einfach kein Material aus den Staaten kam, mit dem man arbeiten konnte. Aber das waren jetzt so die Besonderheiten, die Spaß gemacht haben. Aber ansonsten war das jetzt nicht, das lief so locker flockig durch irgendwie. Und wenn man sich dann immer so sagt, oh, Kinofilm, Star Wars, dann dafür war das nicht anstrengend genug. Das war einfach so, jede zweite, dritte Aufnahme war, kenne ich bei Kinofilmen ja auch anders, dass man da länger rumfummelt und so. Aber war nicht so. Also es ging gut. Dann lag's dir wohl, wenn das so gut geflutscht hat. Ja, vielleicht. Die Sterne, da muss einfach alles stimmen. Ich weiß es nicht. Könntest du dir denn vorstellen, einen ganz anderen Beruf auszuüben, also weg vom künstlerisch-kreativen? Nur sehr schwer. Also, da müsste einen fetten Grund dafür geben, der sicher kommen kann irgendwann. Aber ich würde nicht jetzt gerne drüber nachdenken. Also, beziehungsweise, wenn ich irgendwie durch irgendwas gezwungen werde, einen anderen Besuch zu machen, dann würde ich den zwangsläufig irgendwie künstlerisch ausüben. Also, alles, was da noch dann möglich wäre. Ich meine, ich habe ja mal Koch gelernt. Ich kann mir jetzt auch nicht mehr vorstellen, als Koch zu arbeiten. Aber wenn ich jetzt mal was machen würde, dann würde ich das irgendwie vielleicht damit verbinden, wo jetzt, oh Gott, nee, das meine ich jetzt nicht, dass man da jetzt irgendwie jetzt einen Fernsehkoch jetzt draus macht oder so. Das könnte ich mir nur so was von überhaupt gar nicht Du vorstellen. synchronisierst dann einen Fernsehkoch oder Ja, so. vielleicht. Nee, keine Oder machst du Ahnung. es selbst? Ich habe jetzt irgendwie darüber nachgedacht, irgendwie, weiß ich nicht, also ich habe das letzte Mal, weil meine Tochter jetzt gerade ein Praktikum im Kindergarten macht und ich mitbekommen habe, ich glaube, das könnt ihr auch, das ist auch was völlig anderes, aber dann würde ich den Kindern viel Märchen vorlesen und würde dann denen die Geschichten erzählen oder denen was vorspielen oder mit denen also ein Theaterstück machen oder so. Also das meine ich, dass man irgendwie sich Nischen sucht in einem vielleicht komplett artfremden Beruf, trotzdem wieder die Elemente, auf die man nicht verzichten kann oder konnte oder so mit reinzunehmen. Zum Glück muss ich jetzt nicht drüber nachdenken. Also ich glaube, wenn dann von oben Gott gewollt irgendwie entschieden werden muss. Also ich selber würde mich jetzt, glaube ich, nicht dazu entscheiden. Vielleicht sehen wir dich dann als singenden und tanzenden Fernsehkoch irgendwann, wenn es darum geht. Ja. Na, dann aber wahrscheinlich im Dschungelcamp, wo sowieso dann alles egal ist. Oh nein, also wir hoffen mal, Ja, dass du also da wenn nie du mich als singenden, landest. tanzenden, Fernsehkoch siehst, dann kann das nur so die gleiche Liga sein. Also dann ist es sowieso egal, Tom. Okay, was machst du denn dann neben deinem Beruf am liebsten, also neben Kochen? Es ist, also zum Beispiel lesen tue ich super gerne gar nicht. Also ich weiß es nicht, man fragt sich ja nach so vielen Jahren, wo das herkommt, weil meine Mutter ist Bibliothekarin, die hat jedes Buch gefressen irgendwie und hatte super viel Zeitschriften und Bücher und noch und dann da und so. Und ich glaube, dass ich dann schon aus frühester Kindheit, oder also wenn man das jetzt versucht, irgendwie sich selber zu erklären, dass es damit möglicherweise zu tun haben konnte, dass ich dann so ganz anders wurde und dass mir das auch zu anstrengend war mit so vielen Büchern, die da rumlagen und mein Kinderzimmer vollgemüllt haben, mehr oder weniger, oder unser Kinderzimmer. Ich habe dann mit meinem kleinen Bruder noch in dem Zimmer gewohnt und ich das immer so wegräumen musste und meine Mutter mich dafür angeschnauzt hat, dass ich. Wo ist das jetzt? Wo ist das? Und ich konnte ihr das nicht sofort beantworten. Ich konnte ihr nur sagen, da ist das alles so und da sind die größeren Sachen sind dann da und die Zeitschriften sind da. Und dann musste sich das so irgendwie, und ich weiß nicht, ob das jetzt also späte Umkehr ist von dem Fakt. Also, weil ich lese wirklich notfalls eben Begleitliteratur, wenn es wichtig ist, um mich auf irgendwas vorzubereiten. Oder halt, oder gar nicht. Märchen habe ich sehr lange noch gelesen und so, aber das war auch das Einzige. Also nebenbei, neben Kochen. Die liest du ja zumindest gerne noch vor. Ja, stimmt. Aber dann. Vorlesen ist ja dann noch mal was anderes. Ja, das stimmt. Es sind dann irgendwie. Oder vielleicht sogar vorspielen oder sowas. Aber das dann einfach wirklich auch nur im Privaten so irgendwie. Wenn das jetzt so eine indirekte Frage so ist, so meine Hobbys und so, was man so noch macht irgendwie, also. Ich bin eigentlich, wenn ich also nicht arbeiten muss, dann versuche ich mich einfach so zurückzuziehen. So gar nichts, so irgendwie. Dann vielleicht irgendwie, ich geh spazieren ab und zu. Gehe sehr, sehr gerne schwimmen und in die Sauna. Das mache ich gerne. Aber Fitness zum Beispiel überhaupt nicht. Habe ich bis jetzt zumindest noch Glück, dass körperliche Zwänge und gut gemeinte Ratschläge vom Arzt wegen irgendwelchen ungesunden und keine Ahnung was, wäre mal Zeit so und so. Das musste ich nicht machen, deswegen mache ich es auch nicht. Ich fahre halt super gerne Auto. Das ist auch, also jetzt nicht jetzt hier mit so einem tiefer gelegten Wagen oder so, sondern ich fahre gerne jetzt so von A nach B. Da benutze ich lieber das Auto als irgendwas anderes. Da kann ich alles reinhauen und habe in meinem Auto. Ach, das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Ich habe meinen Führerschein nicht mehr. Also es ist eigentlich jetzt dieses Jahr ziemlich heftig, glaube ich. Ich muss mich jetzt echt daran gewöhnen, mit der U-Bahn zu fahren und so weiter und so weiter. Ich habe deine Frage jetzt nicht gut beantwortet, aber ich war, das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Also wenn du schwimmst, dann haben wir ja wieder die Parallele gezogen zum Anfang, zu deiner Figur in Free, dem guten Makoto. Der schwimmt ja auch sehr gerne. Also vielleicht war das ja sogar ein Typecasting oder so. Nein, das glaube ich nicht. Das war, Der Assad schwimmt gerne, der Assad spricht jetzt ein Schwimmer. Genau. Nee, aber was das Lesen angeht, dann bleibst du dann halt bei Dreh- und Dialogbüchern, ne? Eigentlich ja. Mit dem Lesen, also ist witzig, aber ich habe ein Buch entdeckt, wo jetzt nur der Titel war, wo ich stehen geblieben bin, gegen den Hass. Ich habe irgendwas mit Hefter musste ich mir holen oder so, oder ein paar Folien aus dem Karstadt Schreibwarenblatt, lauf an den Büchern vorbei und da stand gegen den Hass. Bin ich näher rangegangen, weil ich das Cover eigentlich von der Farbe total scheiße fand und so, dachte erst, nee, jetzt nicht jetzt schon wieder Adolf Hitler, weil der jetzt auch gerade wieder so in die Mode gekommen ist. Und dann habe ich mir das angeguckt, das ist von Caroline Ehmke und die hat das sehr, sehr, sehr gut beschrieben. Ich bin zwar jetzt immer noch nicht durch, weil ich jetzt wieder so eine kleine Pause eingelegt habe, aber doch, ich glaube, ich habe jetzt so seit 20 Jahren mir mal wieder ein Buch gekauft. Also insofern kann ich das gar nicht lesen und doch nicht wirklich so verteidigen. Also ja, Sachen, die mich interessieren, die kaufe ich mir dann auch. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf den Weg geben würdest, der auch Interesse daran hat, mal Synchronsprecher oder Schauspieler zu werden? Klar, also das Erste ist immer, wo ich mir dann immer schon vorkomme wie so ein alter Daddy, irgendwie lern was Richtiges, also lern den Beruf anständig, also von unten, also studiere und dann nicht am besten in einer Privatschule, was jetzt sogar mit dem Geld zu tun haben könnte oder würde, weil die super viele Leute super doll ausnehmen irgendwie, sondern an der staatlichen, wo man das irgendwie zumindest irgendwie dann vorgeschossen bekommt und so. Und ich glaube, per se sagen zu können, dass die staatlichen Schauspielschulen definitiv nicht ernster zu nehmen sind, aber ich glaube, dass man da einfach so einen Rundumschlag kriegt und dass man dann von allem was mitbekommen hat. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, weil als ich damals angenommen wurde von meinem damaligen Rektor, bescheinigt bekommen habe, dass ich nie Schauspieler werde. Und dass ich, also das hat sich dann also da war ich doch in der Zeit, ich habe ziemlich, ziemlich gelitten in die erste Studienzeit und habe irgendwie gedacht, vielleicht geht das gar nicht. Also extremste Selbstbewusstseinsstörung kann ich jetzt zwar nicht sagen, aber Verschiebung, ja, und super ein Druck, der da auch ausgeübt wurde. Kann aber auch sein, dass es eben noch diese ganze Ostriege war oder das Ostsystem, weil das Theater im Osten meines Wissens aber trotzdem unschlagbar war. Also die Lehrer waren irgendwie, Ost und Westen jetzt zu unterteilen, ist wahrscheinlich auch schwachsinnig, weil es ja auch ein Land ist oder so. Aber möglicherweise stimmt es wirklich, weil ich damals ein bisschen geglaubt habe, dass wir im Osten, ob man da jetzt nur studiert hat oder ob man den Beruf schon gemacht hat, ganz klar sich Lücken suchen musste, wie man was formuliert, wie man was auf die Bühne bringt, welche Tricks man anwenden muss, um nicht eingesperrt zu werden und trotzdem erreichen zu können, was man wollte, nämlich eine Message, die gegen den Staat war oder so. Und dass ich da dann auch spielerisch so Sachen, ich weiß nicht, aber das könnte auch noch mit reinspielen. Also die Dozenten waren schon ziemlich fit irgendwie. Aber die haben, glaube ich, sehr zumindest erstmal an der Zerstörung der Studenten gearbeitet, um sie dann wieder aufzubauen. Und ich glaube, dass es jetzt an den Schulen anders läuft. Also es gibt auch unterschiedliche Konzepte, es gibt unterschiedliche Städte, es gibt dann auch Gastdozenten, die dann von Stadt zu Stadt reisen, weil sie toll sind. Trotzdem ist meine Empfehlung eine staatliche Schule. Und ich glaube, dass sich da jetzt diesbezüglich auch viel verändert hat irgendwie. Also dass man da nicht so schnell expatrikuliert wird oder irgendwie, weil man bestimmte Sachen nicht einhält. Da geht es dann wirklich nur um das, was man kann und nicht, welche politische Gesinnung man hat oder so. Also das ist ja, und das sind meine Erfahrungen, weil ich halt doch im Osten studiert habe. Also um es ganz blöd zu sagen, in den privaten Schulen wird man auch durchgeschliffen, weil man Geld bringt und wo dann vielleicht die Chefs dann irgendwie denken, naja, die oder der wird es nie schaffen oder so. Eigentlich, ja, das könnte ich auch noch mit auf den Weg geben, die eigentliche Entscheidung, ob man was schafft oder nicht, die kann man sich nur selber geben. Man kann sich Ratschläge holen, man kann seine eigene Wirkung überprüfen mit der Meinung von Freunden und vielleicht auch von Dozenten oder von Kollegen, die irgendwie was einschätzen, dann kriegt man ja selber nicht spür, weil man selber weiß ja, man hat eine eigene Wahrnehmung und die muss man gegenüberstellen den anderen Meinungen von anderen Leuten, die einem wichtiger oder unwichtiger sind und dann schafft man das. Also klar, der Beruf vom Schauspieler der ist nicht einfach. Der wechselt ständig und das Wichtigste dabei ist, sich immer fit zu halten, auch in Zeiten, wo man nichts zu tun hat oder einfach völlig unterfordert ist. Und sich dann so fit zu halten, dass man sich da nicht die Birne vollkippt. Also so Durststrecken, die zwangsweise ja mit dem Beruf verbunden sind. Ja, absolut, absolut. Dass man da sozusagen nicht abschaltet, oder? Ja, genau. Das ist ganz wichtig. Dass man sich selber nicht aufgibt, weil man dann... Also viel, viel, viel, viel Eigeninitiative. Ja, also ich habe in der Zeit dann auch super viele Sachen gedreht, die umsonst waren. Also wo ich nichts bezahlt bekommen habe. Na, ich gedacht, bevor ich zu Hause rumsitze und jetzt dann auch keine Synchronsachen habe oder so, dann mache ich jetzt alles, was irgendwie kommt. Und manche Sachen waren richtig gut. Die haben Spaß gemacht. Beziehungsweise, nee. Referenzen ansammeln halt. Ja, das zum Beispiel. Es hat sich bei einer Sache hat sich das ergeben, da mit dem arbeite ich jetzt immer noch gut zusammen. Alexander Hector, der hat mich damals irgendwie, da hatte ich dann am Theater halt nicht so viel zu tun. Der hat mich angefragt und dann haben wir einen richtig tollen Kurzfilm da gemacht, teilweise improvisiert, da auf der Reeperbahn und das hat Spaß gemacht. Das hat mir war für mich eine super tolle Erfahrung. Ja, ich könnte jetzt wieder so lange reden und so viele Beispiele nennen und so. Wenn mich Leute zum Beispiel fragen, jetzt wie komme ich in die Synchronbranche rein, dann tut es mir mal leid, dass ich dann weil ich dann jedes Mal denke, wie soll ich es ihm sagen? Das wird nicht gleich so klappen irgendwie, weil die meisten oder fast alle Aufnahmeleiter in fast allen Studios schon die Tür verrammeln irgendwie, wenn die nur annähernd hören oder merken, dass da kommt jemand und will dir eine DVD oder eine CD hinlegen und ich würde gerne mit. Also der Pool ist einfach super voll. Ist immer noch so, dass bei den Ensemblesprechern, also bei den Leuten, die immer geholt werden, wenn Hintergründe synchronisiert werden und so weiter, dass die dann immer mal ausprobiert werden und sich dann beweisen müssen. Und das sage ich jetzt mit Absicht so ein bisschen böse, weil ich finde das teilweise so erniedrigend, weil das wird von Sprecherprofis teilweise nicht verlangt, was die Leute, die noch nicht so oft gemacht haben oder die noch neu im Geschäft sind oder sich selber ausprobieren oder von anderen ausprobiert werden, dann auf Knopfdruck liefern müssen und dann teilweise ausgelacht werden, teilweise beschimpft oder beleidigt werden und das ist echt unerträglich. Also das ist nur meine Wahrnehmung, die ich so in den letzten Jahren auch noch mitbekommen habe, wie so den Kollegen so gehen kann und so. Aber wenn man sich dann da irgendwie so gehalten hat, dann hat man schon genug Gründe, da weiterzugehen. Aber es gibt jetzt kein Rezept, wie wäre ich Synchronsprecher oder was kann ich denen dann irgendwie empfehlen oder so. Es ist schwer. Also wenn du keine Referenzen hast oder nicht schon mal irgendwie was gemacht hast, dann wirst du halt nicht ernst genommen, was ich eben auch bescheuert finde. Und es ist auch leider eben immer noch die Tendenz, gerade beim Synchron, es werden, und da stöhnen auch viele Aufnahmeleiter oder viele, viele Produktionen letztendlich, die wollen was Neues, die wollen nicht immer die alten, bekannten, sondern die wollen halt eine Stimme, die genau auf diesen Film, diese Figur passt, die noch nie irgendwo zu sehen war. Also es gibt super viele tolle Arte-Filme und die werden, dann suchen die Leute und dann trauen sich dann Aufnahmeleiter und Regisseure dann nicht irgendwie das Risiko einzugehen, zwar bekannte Leute zu nehmen, also die sie kennen und für gut befinden, weil die müssen abgesegnet werden. Kommt das jetzt hier Aufnahmeleiter technisch hin? Also wie schnell sind die? Wie gut sind die? Und wie lange haben wir die? Das wird dann halt oft eben durch so diese widrigen Produktionsumstände wieder kaputt gemacht. Ich glaube, dass alle das wollen, dass das alles gut wird, aber es soll schnell sein und es soll billig sein. Und dann ist es natürlich sicherer, dann irgendwelche Leute zu nehmen, die das zack, zack, zack, auch wenn sie nicht hundertprozentig drauf passen, aber geht. So eine Sachen mache ich ja auch jedes Mal, wundere ich mich, den soll ich sprechen? Also für so kleinere Sachen oder so. Oder selbst für größere Sachen, wo aber dann schon klar ist, ja. Das ist einer von den Filmen, die dann irgendwie im Paket gekauft werden, die dann halt synchronisiert werden müssen, aber wo es nicht wichtig ist oder so. Also ist jetzt vielleicht auch wieder, lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster, aber das wissen wir alle, dass es so ist. Und dann drückt man sich da mit der Stimme runter oder naja, nach oben pitchen, das kann ich mir noch ganz gut eigentlich, ohne dass es komisch klingt. Aber es ist trotzdem, es könnten viel mehr Leute die können. Aber dann, ja, dann wäre wieder weniger Arbeit für die anderen. Ich kenne mich da nicht aus, ich vermute das alles nur und es ist halt schwer. Deswegen kann ich da keinen wirklich guten Ratschlag geben. Sind ja immerhin deine persönlichen Eindrücke. Dafür ist das Interview ja auch da. Genau. Kommen wir mal zu was wirklich Positivem, nämlich deinen Fans. Gäbe es denn zum Abschluss dieses Interviews etwas, das du deiner Fangemeinde mitteilen möchtest? Also den Zuhörern hier, die das Interview jetzt nur wegen dir hören oder schauen. Es ist so krass. Jetzt wirst du... Nein, weil ich meine, das Erste, was einem einfällt, sich bedanken. Das ist so, also bei den ganzen Verleihungen, ich wüsste dann immer nicht, wo ich anfangen sollte irgendwie. Aber es geht wirklich um den tiefen, ausgesprochenen Dank, dass man die Arbeit, die man ja eigentlich selber auch gerne macht, zumindest hauptsächlich, in den Produktionen, in denen man drin ist, auch viel Spaß selber dran hat, zumindest meistens, dass die dann irgendwie ankommen und dass die Leute das gerne sehen oder hören und sich freuen drüber. Und das kann man nur mit Dankbarkeit bedecken. Also es gibt jetzt keinen guten, formulierten, tollen Satz, den ihr euch jetzt an die Wand nageln könnt. Ich bin euch allen dankbar, dass ihr weiterhin neugierig seid und euch das anguckt oder anhört, was von uns, jetzt nehme ich mich bescheidenerweise wieder raus, so da zu sehen und zu hören ist. Nee, ich kann das jetzt nicht gut auf den Punkt bringen. Das war's dann auch schon wieder mit einem Synchronsprecher-Interview. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zugehört habt und natürlich auch bis hierhin gehört habt. Ich freue mich natürlich über eure positiven Bewertungen und Kommentare. Wir sagen für diese Ausgabe auf Wiedersehen und tschüss. Und ich bedanke mich auch bei euch allen, die ihr jetzt zugeguckt oder zugehört habt. Macht's gut, kommt gut durch den Winter. Lasst es euch gut gehen. Bis dann.